Und dann, ja, da hatten sie eigentlich gar kein Motiv und die so, ja, stimmt eigentlich. Und das, also das war schon ziemlich. Hallo und herzlich willkommen zum vierten News-Podcast im Jahr 2019. Heute erhaltet ihr wieder alle News, die sich in den vergangenen Wochen rund um Detective Conan und Magic Kaito zugetragen haben. Und mit dabei ist auch Johannes. Hallo Johannes. Hallo alle zusammen. Und ich begrüße Olli. Hallo Olli. Hallo, willkommen zu den News des Monats. Und mit dabei ist natürlich auch Lasse. Hallo Lasse. Hallo. Gut, da starten wir direkt einmal durch mit ein paar internen Ankündigungen. Zunächst einmal zu unserem Conancast höchstpersönlich. Wir haben zwei neue Podcasts rausgebracht, also Themen-Podcasts. Einmal zu Band 95, der den Boss der schwarzen Organisation enthüllt. Das ist der Conancast Nummer 120. Falls euch das interessiert, gerne mal reinhören. Ansonsten haben wir noch einen Podcast veröffentlicht zu dem neuen Sonderband Detektiv Conan Double Face Edition. Das ist der Conancast Nummer 121. Falls euch eher dieser Sonderband interessiert, könnt ihr da gerne mal reinhören. Oder ihr hört einfach in beide Podcasts rein, habt ihr nichts falsch gemacht. Ja, werft da gerne mal ein Auge drauf. Das sind so die Releases, die wir im letzten Monat hatten. Genau, dann springen wir über zu 11 Jahren ConanWiki. Das hatten wir am 16. März, ja, 2019 gefeiert. Am 16. März 2008 wurde das ConanWiki von mir persönlich gegründet. Dazu haben wir auch eine Verlosung gestartet. Band 11 und Film 11 konntet ihr gewinnen, weil wir 11 Jahre ConanWiki gefeiert haben. Letztes Jahr hatten wir Band 10, Film 10 verlost, jetzt 11 und 11. Es passt sehr gut, ja. Die Gewinner wurden auch schon kontaktiert. Vielen Dank fürs Teilnehmen und für die Glückwünsche, Gratulationen. Wir hoffen natürlich auch, dass das 12. Jahr wieder sehr gelungen wird. Ja, ist ja eine unglaubliche Zeit, jetzt schon 11 Jahre, die das ganze Projekt lebt. Und vielen Dank auch tatsächlich an alle ehrenamtlichen Helfer. Falls ihr es nicht wisst, wir machen das hier alles ehrenamtlich. Diesen Podcast machen wir ehrenamtlich, auch wenn Olli schon seit Jahren auf seine Bezahlung wartet. Ja. Zu Recht. Ja, irgendwie muss man sich ja das ganze Conan finanzieren. Wir haben DVD-Boxen, wir haben Filme, wir haben Mangas. Also, das geht ins Geld. Genau, und es wird immer mehr mit den Jahren, ne? Das ist ja das Erschreckende ja, daran. Richtig gut. Und ja. Spiele kommen auch, aber später mehr dazu. Genau, ja. Wir haben ja noch ein bisschen was vor uns heute. Genau, wir freuen uns auch auf das 12. Jahr gemeinsam bestreiten zu können. Falls ihr gerne mit dabei sein möchtet, habt ihr natürlich die Möglichkeit, euch erstens im ConanWiki zu beteiligen. Das ist kein elitärer Club, wo nur einige wenige schreiben dürfen. Im ConanWiki ist es wie in der Wikipedia, da darf jeder sich auch beteiligen. Das ist ganz einfach möglich. Genauso könnt ihr natürlich auch bei uns im ConanForum mitmachen, conanforum.org, da könnt ihr fleißig diskutieren und so weiter und so fort. Und wir haben einen Discord-Server, wo ihr euch immer mit anderen Fans über Gott und die Welt oder auch über Conan austauschen könnt. Den findet ihr unter conannews.org/discord. Das sind so die einfachsten Möglichkeiten, wo ihr uns direkt kontaktieren könnt. Ja, ansonsten natürlich könnt ihr uns auch gerne bei User-Treffen treffen. Japan-Tag zum Beispiel gibt es eine gute Möglichkeit. Alle näheren Informationen gibt es da auch bei uns im Forum. Ja. Dann hatten wir noch eine Meldung zu neuen Sonderbänden, die von EMA angekündigt wurden. Einmal die Genta Selection, die Mitsuhiko Edition und Ayumi Returns, also drei Sonderbände zu den Detective Boys Mitgliedern und auch ein Sonderband zum Professor namens Kick It Like Agasa steht zur Debatte. Aber die ganzen Bände erscheinen leider nicht wirklich, denn das war unser diesjähriger April-Scherz. Also falls ihr die News gelesen habt und euch dachtet, ja, endlich Detective Boy Sonderbände, die Sherry Edition war nicht genug, dann wisst ihr jetzt, ja, das stimmt leider nicht ganz. April. Ja, habt ihr euch schon gefreut? Ja, manche haben sich auf jeden Fall gefreut, so wie es den Anschein gemacht hatte. Aber ja, hätte mich sehr auf 320 Bände gefreut. 320 Kapitel, nicht Bände. Oh, ja. Drei Detective Conan Detective Boys Bände sind ja auch wahrlich genug oder wären vielleicht ein bisschen zu viel. Ja, ich hatte vielfach tatsächlich in den sozialen Medien gelesen, wo wir diese News natürlich auch gestreut haben, um alle auf die falsche Fährte zu locken, dass viele dann tatsächlich darauf reingefallen sind und gedacht haben, es erscheinen tatsächlich drei Sonderbände. Aber Wer nur die Überschrift liest, der weiß natürlich immer nur die halbe Wahrheit. Das ist bei unseren News sehr häufig so. Wenn man genauer reinliest, dann sieht man natürlich, 320 Kapitel soll die Genta Selection enthalten. Und ein Kick It Like Agatha Sonderband, der ergibt überhaupt gar keinen Sinn. Von daher, ja, wer unsere News liest, gab noch ein paar weitere Feinheiten. 3. Oktober soll ein Ayumi Sonderband erscheinen am Feiertag. Das ist natürlich auch großer Blödsinn. Ayumi Returns, ja, von wo returns sie denn? Ja, eben, das ist mir auch in den Sinn gekommen. Wir hatten zwar Shinichi Edition und Shinichi Returns, aber bevor Ayumi returnt, bräuchte man erstmal die Ayumi Normal Edition. Ja, ich dachte erst, das wäre die Sherry Edition, deswegen. Nein. Habe ich das vielleicht verwechselt, okay. Aber wir können gerne eine Sherry Returns Edition machen mit den richtigen Sherry-Kapiteln. Ja, das ist ja eher Detective Boys Returns, nicht wahr? Ja. Zu der Sherry Edition haben wir auch einen gesonderten Podcast, da gerne mal reinhören, der ist sehr hörenswert. Machen wir weiter mit dem Anime in Deutschland, da haben wir einige interessante Neuigkeiten. Erstens, Detective Conan geht, Magic Kaito 1412 kommt und wenn ihr montags bis Freitag 18:30 Uhr ist es jetzt inzwischen, bei ProSieben Max einschaltet, dann werdet ihr auch schon gemerkt haben, Detective Conan läuft nicht mehr, stattdessen seht ihr dort Magic Kaito 1412. Da habe ich schon viele verwunderte Nachrichten bekommen, wo Leute eingeschaltet haben und dann erstmal Conan News anschreiben, ja, warum läuft eigentlich nicht mehr Conan, sondern irgendwie so ein Kaito Kid? Denke ich mir auch, lest mal die News, Leute. Genau, Detective Conan wurde beendet, Magic Kaito 1412 ist stattdessen ins Programm gekommen mit den 24 Folgen und es ist auch schon bekannt, was nach Magic Kaito 1412 laufen wird, nämlich Gintama kehrt zurück mit den 49 Folgen, die die Serie bisher und wahrscheinlich auch eine längere Zeit jetzt, wird es erstmal so bleiben, umfasst. Das wird dort wiederholt, das lief ja schon mal bei ProSieben Max und hatte ja auch Conan abgelöst, war ja keine gute Ablösung damals. Und jetzt mit der Wiederholung muss man sehen, ob da die Quoten ähnlich katastrophal ausfallen wie bei der Erstausstrahlung. Ja, man muss ja dazu sagen, wir hatten ja spekuliert, dass vielleicht nach Magic Kaito 1412 so nochmal die Möglichkeit gibt, die Conan-Staffel zu wiederholen oder alle Staffeln zu wiederholen, was bisher gezeigt wurde oder jetzt nur die neueste nochmal. Besteht halt wieder die Gefahr, wie du so schon sagtest, dass wenn Gintama läuft, eine tolle Serie, wie ich finde, die stößt leider nicht so auf diese Resonanz des Publikums, dass wenn man die jetzt zeigt im Anschluss nach Magic Kaito 1412, dass man dann halt wirklich auch die letzten Conan-Fans, die jetzt vielleicht bei Magic Kaito noch dran geblieben sind oder dranbleiben, dass man die dann auch wieder vergrault und dann hat man es vielleicht wieder schwer, wenn man in naher Zukunft vielleicht mal nach den 49 Gintama-Episoden da steht noch nicht fest, was dann kommt, ob man dann wieder mit Conan startet und wie schwer dann der Einstieg da sein wird für eine mögliche Conan-Wiederholung, Fortsetzung, was auch immer. Ja, ich hatte mich ja tatsächlich sehr darauf gefreut, nochmal die 5. Conan-Staffel zu sehen, um die ganzen Folgen nochmal ins Gedächtnis zu bekommen. Aber stattdessen jetzt tatsächlich Gintama, kann man machen. Aber ich habe auch tatsächlich ein paar Folgen verpasst. Und ich hätte mich selber eine Wiederholung gefreut. Da ging leider aus Zeitgründen nicht. Und dann, ist sowas halt echt schade. Jetzt muss man gespannt sein, wann es wieder losgeht, oder nicht? Ja, genau. Und wir hatten ja letztes Mal schon spekuliert, dass man mit Magic Kaito 1412, wie du auch gerade eben schon angedeutet hast, die Conan-Fans noch ein bisschen bei Laune halten möchte, um dann wieder mit einer weiteren Wiederholung durchzustarten. Aber jetzt zerschießt man mit Gintama natürlich sehr viel. Aber ich habe auch schon häufig gelesen, dass sich Fans tatsächlich freuen, dass die 5. Staffel jetzt auch nicht zum x-ten Mal wiederholt wird und so durchgekaut wird, wie es mit den ersten 4 Staffeln der Fall war. Denn, seien wir mal ehrlich, die ersten 4 Staffeln haben wir zu Genüge gesehen. Die wurden zigmal wiederholt, erstens bei RTL 2, dann bei Viva gab es zig Reruns, dann noch bei ProSieben Max. Und bevor man jetzt mit der 5. Staffel genau das Gleiche macht und die ewig immer im Kreis laufen lässt, ist es vielleicht nicht verkehrt, erstmal ein bisschen an Fahrt rauszunehmen und zu warten, bis das Interesse wieder etwas höher ist. Da kann ich auch diese Strategie durchaus verstehen. Und wir hatten ja, um ehrlich zu sein, wirklich ein Detective Conan Overload in den letzten Monaten, Jahren ja fast schon. Wir hatten Wiederholung der 333 Folgen, neue Folgen. Wir hatten einmal an Freitagen immer die Conan-Filme, sogar mit einer Wiederholung. Alle Conan-Filme an Freitagen und an Weihnachten, Karfreitag oder wann, weiß ich was, wann die alle liefen. Also es gab wirklich sehr, sehr viel Detective Conan bei ProSieben Max und ich denke, eine Pause oder eine Verschnaufpause ist da wirklich nicht verkehrt. Und die erleben wir denn jetzt erstmal, ja. Also wir hatten ja auch schon in einem vorigen Podcast, wo wir da so ein bisschen drüber spekuliert hatten noch, weil es da dann damals noch keine Informationen gab, auch schon gesagt, also wenn man jetzt die fünfte Staffel hätte gezeigt, danach wäre es nicht gleich mit der neuen, also möglicherweise neuen sechsten Staffel angefangen, weil das auch zeitlich gar nicht geht, dass man das hätte synchronisieren können. Von daher ist der Schritt vielleicht echt ja, sinnvoll, dass man sagt, man macht jetzt doch noch mal eine Pause und legt dann später nochmal richtig los. Keine Ahnung. Ja, das kann man, wie ihr schon gesagt habt, so zweischneidig sehen. Auf der einen Seite könnte es natürlich jetzt Conan Verluste, sag ich mal, geben, wenn es gar nicht mehr läuft. Auf der anderen Seite kann ich auch Philipps Argumentation verstehen, dass man halt sagt, wir haben die ganzen anderen Staffeln uns, haben wir uns übersehen quasi, weil die immer wiederholt wurden, dass man eben jetzt mit dem Schritt, wir gehen mal komplett von Conan weg, eben genau das verhindern will, dass eben halt nicht aufkommt dieses, oh ja, läuft schon wieder die dritte Staffel und kenne ich schon alles auswendig, habe ich keinen Bock mehr drauf oder so. Von daher schauen wir mal, was jetzt noch so auf uns zukommt. Erstmal nochmal eine neue, ja, die Episode von Gintama. 49 Episoden sind ja jetzt auch nicht so viel. Von daher mal schauen, was danach kommt. Müsste ja dann auch demnächst wieder irgendwie was vielleicht zu hören sein, was danach geplant ist. Also fest steht auf jeden Fall, falls sie nochmal eine Detektiv Conan Wiederholung starten würden, also genug Episoden haben sie ja, also selbst wenn sie von 1 nochmal neu anfangen würden, hätten sie auf jeden Fall ein ordentliches Zeitfenster zum Synchronisieren der 6. Staffel und hoffentlich auch weiteren. Mal schauen. Ja, ich hatte ja ehrlich gesagt gedacht, dass der 18.30 Uhr Sendeplatz inzwischen fest in Conan Hand ist, wie der 18.50 Uhr Sendeplatz ja eigentlich immer für One Piece reserviert war. Aber dem ist offenbar nicht so. Also Pusimax rotiert da tatsächlich noch durch. Magic Kaito 1412 kann man ja noch verkraften. Gintama ist dann doch ein anderes Schwert. Ja, werden wir abwarten müssen, wie sich das eben auf diesem Sendeplatz schlägt und ob das wieder, ja, Conan auch in die Bredouille bringt, wenn die Quoten da wirklich so schlecht bleiben, wie es beim ersten Zeigen von Gintama der Fall war. Ja. Damit einher geht auch, dass die Filmreihe bei ProSiebenMax geendet ist, offiziell am 29. März mit Film 20, eine Woche später, jetzt am letzten Freitag hat man noch das Verschwinden des Conan Edogawa gezeigt, das TV-Special, das lief, ja, und damit ist die Filmreihe jetzt vorbei, erstmal wieder, vielleicht kommt ja noch irgendwann eine weitere Wiederholung, also Film 21 wird nicht gezeigt, da hat man offenbar keine Rechte bekommen oder wollte es nicht zeigen, wie auch immer. Ja, passt auch ganz gut, dass die Filmreihe mit Das Verschwinden des Conan Edogawa endet, denn das ist ja auch quasi das Verschwinden des Conan Edogawa vom Fernsehbildschirm. Das ist mir gar nicht aufgefallen, aber gut. Ja. Tolles Wortspiel, ne? Finde ich gut. Ja, von daher zeigt ProSiebenMax jetzt erstmal andere Filme am Freitagabend. Wann es dann mit Detektiv Conan irgendwann vielleicht mal weitergeht, weiß man hier auch noch nicht. Erstmal sind jetzt andere Filme am Start. Ich glaube, die Ghibli-Filme zeigt man jetzt. Und noch andere Filme, die ich gerade nicht im Kopf habe. Ja, ist ja aber auch von Senderseite her auch nicht verkehrt, weil sie dann halt eben nochmal ein breiteres Anime-Spektrum abdecken und eben mit den Ghibli-Filmen, die ja sehr beliebt sind, eben halt auch neue Zuschauer für Anime gewinnen könnten. Und wenn sie dann halt Conan wieder ins Programm aufnehmen, dann haben sie auch mehr Zuschauer, die eben zu der Serie hingeführt werden können. Und wenn da dann auch mehr hängen bleiben, kann das ja nur gut für uns sein. Außerdem hatte ich bei der Filmreihe schon auch langsam so einen Übersättigungseffekt gehabt, weil jetzt schon wieder die Filmreihe und jetzt schon wieder das Verschwinden des Conan Edogawa war, war ich nie so sonderlich der Fan von, dass man die Filmreihe jetzt schon wieder wiederholt. Von daher finde ich das eigentlich gut, dass das jetzt auch erstmal wieder vorbei ist. Ja, man hatte ja letztes Jahr auch zum Jahresbeginn damit gestartet und dieses Jahr eben auch wieder, also okay, Weihnachten war es, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass es dann dieses Jahr auch wieder Weihnachten startet oder halt Anfang 2020 nochmal in den nächsten Rerun geht. Ja, muss man dann sehen, was da ProSiebenMax sich ausgedacht hat für die Conan-Filmreihe, aber tatsächlich auch hier hatten wir einen Übersättigungseffekt und damit ist jetzt Conan komplett weg, einmal mit der Staffel 5, die jetzt ersetzt wurde durch Magic Kaito. Magic Kaito geht dann auch durch Gintama und der Freitagabend wurde auch gestrichen. Also wir haben momentan wirklich gar kein Conan mehr im, oder auch Kaito Kid mehr im Fernsehen. Okay, die letzten Folgen Kaito Kid laufen noch. Aber ja, damit erstmal komplett wieder auf Null gesetzt. Ja. Gut, machen wir weiter mit dem Manga in Deutschland. Da hatten wir, wie gesagt, zwei neue Veröffentlichungen. Einmal ist am 7. März erschienen der Band 95 mit der Enthüllung des Bosses der schwarzen Organisation. Da haben wir, wie gesagt, einen separaten Podcast zu gemacht, wo auch nicht gespoilert wird. Da gerne mal reinhören oder in den Band reinlesen. Zudem ist am 4. April erschienen die Double Face Edition. Wie gesagt, auch hier haben wir einen Podcast veröffentlicht, sehr zeitnah sogar. Da gerne mal reinhören und unsere Meinung zum neuen Sonderband anhören. Dann machen wir weiter mit den Detective Conan Weekly Kapiteln. Da sind ja auch wieder einige neue Weekly Kapitel erschienen. Mal pünktlich, mal nicht so pünktlich. Das Problem kennen wir ja. Kapitel 1030 und Kapitel 1031 sind erschienen. Und was darin so passiert ist, das erzählt uns jetzt Lasse. Genau. Der Fall in der Kirche mit Kogoro, Conan, Amuro und Wakita neigt sich langsam dem Ende zu mit dem zweiten Mordopfer, welches durch Gift getötet wurde, aber das Rätsel ist, es wurde ihm nicht gezwungenermaßen verabreicht, das heißt, er muss es heimlich zu sich genommen haben, hat es aber nicht in sein Wasser gehabt, wie Wakita nachweisen konnte. Das heißt, wie kam das Gift da rein und wie werden eigentlich diese ganzen Rätselcodes überhaupt entschlüsselt? Conan und Amuro finden Honig auf dem Smartphone des Opfers und dabei bemerkt Wakita, wie sie gut sich Conan und Amuro eigentlich verstehen. Amuro spielt das natürlich runter und sagt, ja nee, Conan hat eigentlich nichts drauf, der macht nur Kogoro nach, eigentlich weiß er nichts. Und woraufhin Wakita aber sagt, aber wenn er jetzt schon so gut nachmacht, dann kann man sich ja darauf freuen, wie es wird, wenn Conan mal erwachsen ist. Uiuiuiui. Im Laufe der Ermittlungen ist weiterhin die Kirche von den Außenwelt abgeschnitten. Die Polizei Nagano sitzt mit aller Macht daran, das irgendwie den Tunnel freizuräumen. Dabei bekommt Kansuke einen Anruf von Hyukuro da, der mal eben kurz, ganz schnell Morofushi sprechen möchte, aus einem unbekannten Grund. In der Kirche unterdessen erwähnt die weibliche Verdächtige von demjenigen einem anderen Verdächtigen, ja, aber die anderen sind ja nur gestorben, weil du die immer so ausgelost hast. Naja, schon irgendwie. Und Koro sagt dann auch, ja, irgendwie die zweite Losmethode kam mir irgendwie verdächtig vor, woraufhin sich der besagte Verdächtige Sumina Nishino in dem Arbeitszimmer einschließt und sagt, hey, ihr wollt mir hier was anhängen, habe ich keinen Bock drauf. Währenddessen grübelt die Detektive nach und finden eine Lösung für die Rätselcodes. Im letzten Kapitel wird dann eben der Fall aufgeklärt, die Rätselcodes werden entziffert und der Mörder erfolgreich identifiziert, wobei der letzte Mord noch verhindert werden kann. Ein interessanter Code diesmal. Die japanischen Fans hatten ihn tatsächlich mal wieder auf Social Media ziemlich früh gelöst, was ja durchaus positiv ist, denn die Rätselcodes waren solche Rasterfelder mit japanischen Schriftzeichen und in der Mitte war ein 3x3-Feld besonders eingekreist und dadurch hat sich eben mit den anderen Hinweisen ergeben, dass es hier um Baseball geht und diese Felder mit Schriftzeichen ein Baseballfeld ergeben und man dann anhand der Rückennummer der Spieler und ihrer entsprechenden Position die Schriftzeichen lesen muss und somit ergibt sich daraus im Nachhinein ein Code. In den Weekly-Kapiteln bisher oder im Weekly wurde das so gelöst, die Codes wurden einfach gar nicht eingedeutscht und am Ende hat Amuro das einfach erklärt. Ohne dass man auf die japanischen Schriftzeichen überhaupt eingegangen ist, sondern man hat einfach gleich die Besetzung gegeben. Naja. Am Ende des Falls kommt dann die Polizei von Nagano dazu. Morofushi, der sich ja zwischenzeitlich daran erinnert hat, dass er Toru Amuro bzw. Rei Furuya schon mal als Kindheitsfreund bzw. Klassenkamerad von seinem Bruder Hiromitsu, aka Scotch, getroffen hat, geht auch schon zu Kogoro Amuro und Co. rüber und sagt so, ach, wir haben uns ja lange nicht gesehen. Und begrüßt dann Kogoro und nicht Amuro. Danach begibt er sich zum Tatort und sagt nochmal, ja, Zeit ist eine unfassbar wertvolle Ressource. Wer sie verschwendet, ist wahrlich ein Narr. Was im Original einige japanische, chinesische Bezug hat zu einem Sprichwort, nämlich zu Zeit ist Geld, was er dann auch mal in normalem Japanisch in Gedanken wiederholt, mit einem Seitenblick auf Kogoro, Konnen, Amuro und Wakita. Und damit endet der Fall. Wir haben eine dreiwöchige Pause, die jetzt schon nächste Woche wieder endet. Und nächstes Mal im Conan-Manga werden wir dann wieder einen Fall sehen mit den Detective Boys, Fräulein Kobayashi und Fräulein Wakasa. Ja, viele fanden den Fall jetzt in der Kirche, wo es ein 5-Kapitel-Fall war, ein bisschen enttäuschend. Ich fand das eigentlich nicht. Der Rätselaufbau in der Kirche fand ich schön. Die Fallcharaktere waren nicht übermäßig nervig eingebunden. Wakita hatte ein bisschen wenig zu tun, was schade ist, weil er einer der Hauptverdächtigen ist, aber ansonsten insgesamt fand ich es einen durchaus guten Fall. Ja, ich glaube, das Problem war vielleicht, dass man auf diesem Setting, weil wir das noch nie hatten, dass Wakita, Amuro, Kogoro und Konnen hier alleine unterwegs sind, dass da vielleicht die Erwartungen einen Ticken zu hoch waren. Ansonsten würde ich auch sagen, es war eigentlich, wenn man das so ein bisschen außer Acht lässt oder da nicht so hohe Erwartungen dran hatte, war das auf jeden Fall schon ein sehr solider Fall. Natürlich für uns deutsche Fans ein bisschen schwierig, da mit dem Code das nachzuvollziehen oder so. Ne? Das war eigentlich nicht möglich. Gut, ist aber so, die japanischen Fans haben es knacken können. Was ich da aber ein bisschen schade fand, dass man so am Anfang der Kapitel, also die ersten paar Kapitel von diesem Mehrteiler, nicht darauf eingegangen ist auf den Code. Das war dann irgendwie nur so, ach ja, die wurden hier zwar gefunden, aber wir gucken sie uns gar nicht näher an. Das fand ich so ein bisschen schade. Aber klar, das hätte dann die Spannung vielleicht weggenommen, hätte man das zuvor schon gelöst. Ja, gut, das wäre so das einzige Manko, was ich hätte. Ansonsten würde ich auch sagen, es war ein sehr solider Fall. Ja, dem würde ich mich im Großen anschließen. Ich fand das Setting ja sehr interessant auch und diese ja diesen Schauspielplatz mit der verlassenen Kirche, wo was wir ja wirklich noch nicht hatten, in so einem ja älteren Gebäude, sag ich mal, wo die dann da alle rumlaufen und verschiedene Rätsel lösen, sich dann auch in Paare aufteilen, weil eben der Mörder da dann doch noch frei rumläuft und alle so ein bisschen zusammenbleiben wollen und so. Und wie das Ganze dann eben auch vom Täter alles gelenkt wurde, auch mit den eher zufälligen Losspielen, die dann irgendwie doch nicht ganz so zufällig waren. Und ja, dann die abgeschnittene Polizei, die ja quasi diesmal gar nichts zu tun hatte, hatten wir, glaube ich, so dann auch noch nicht, dass die irgendwie so gar nicht im Fall eingetroffen sind, sondern erst gegen Ende ganz kurz und dann eigentlich nur noch die Verdächtigen und die Leichen alle mitgenommen haben. Ja, ansonsten habt ihr eigentlich schon soweit alles gesagt. Den Code konnte man, wie gesagt, so nicht lösen, wenn man die Sprachkenntnisse und die Baseballkenntnisse nicht hatte. Das ging mir da genauso. Ja, und was mich halt eben am Anfang auch so ein bisschen verwundert hatte, wie Johannes das schon gesagt hatte, dass man eben gar nicht auf den Code eingegangen ist. Also sonst ist es immer so, ja, wir haben hier dieses Blatt gefunden und wir überlegen mal, was denn da drauf stehen könnte, auch wenn man nicht gleich die Lösung findet. Aber das war wirklich so, hey, wir haben einen Code gefunden, aber interessiert uns gar nicht. Das fand ich ein bisschen merkwürdig. Aber Naja, ansonsten. so desinteressiert waren sie am Code nun auch wieder nicht. Also sie haben jetzt zweimal versucht, ihn zu lösen, bevor sie es geschafft haben. Ja, okay, dann ist das. Also war nur Hätten sie sich mehr Mühe geben müssen, ja, gleich zu knacken. Ich muss sagen, ich hatte erst ein bisschen an Sudoku gedacht. Das hatte irgendwie so ja, diesen das hatte ich Charme. aber auch. Also, Ja. ich dachte erst irgendwie, ja, man muss da mit den Silben irgendwas machen oder so, aber. Naja, aber ich freue mich auf jeden Fall, ja, wenn wir den Fall dann auch bei uns in Deutschland, sag ich mal, wir haben es ja jetzt quasi gehabt, aber dann in Bandform vielleicht auch sehen und den Fall dann nochmal zu lesen. Ja, dann springen wir über zur spoilerfreien Zone. Da haben wir auch wieder ein paar Meldungen. Einmal zu Film 23, der ja bald in Japan im Kino startet. Genau gesagt, am 12. April ist ja Kinostart in Japan. Also falls ihr zufällig in Japan seid und noch nichts vorhabt am 12. April, geht einfach mal ins Kino. Da läuft dann ja der neue 23. Film. Zudem ist jetzt auch schon das Musikvideo bekannt geworden. also zum Ending des Films namens Blue Sapphire von Hiromi Tosaka. Da könnt ihr schon mal reinhören oder reinschauen, falls euch das interessiert. Ja, finde ich ganz, ganz ordentlich. Jetzt nicht unbedingt so ein sehr großer Hit, wie ich finde, aber kann man sich durchaus anschauen und wird man dann ja auch in Film 23, naja, sehen nicht, aber hören auf jeden Fall. Die Animationen werden dann ja anders sein. Ja, kommt da vermutlich dann auch mit nach Deutschland. Ja, also mir hat das ja Ending oder beziehungsweise das Musikvideo der Song sehr gut gefallen. Ich fand da, ja, wird man dann gut aus dem Film dann rausgenommen. Und ja, während ich den Song so gehört habe, fiel mir dann wieder ein, was Lasse schon mal angesprochen hatte, dass ja Englisch in dem Film wohl ein bisschen größere Bedeutung hatte. Und das fiel mir so während des Liedes auch wieder auf, weil das ein oder andere englische Wort habe ich dann in dem ganzen Japanisch auch rausgehört und habe auch so den Bezug zum Film gefunden, ja, mit Blue Sapphire, da kommt ja direkt im Titel vor. Von daher war das ganz passend gewählt und ja, ich bin dann gespannt darauf, wie das dann mit den Conan-Animationen sein wird. Und ja, also ich fand das Ending schon mal so vom Musikklang her, mir persönlich hat es gut gefallen. Ja, dem würde ich mich anschließen. Also ist ja immer Geschmackssache so ein bisschen. Musikvideo selbst, ja gut, in so einer, ich weiß nicht, französisch-italienischen Stadt, so, das war, ja, so, keine Ahnung, da muss man vielleicht auch ein bisschen mehr auf den Text achten, um da vielleicht einen Bezug zu haben. Englisch. Ich war am Überlegen, ob es Singapur ist, wegen nee, weil nee, der nee. Film da auch also spielt. Ich bin ja relativ sicher, dass es Frankreich ist, aber naja, ich habe nochmal geguckt in der Videobeschreibung, hast leider nicht verlinkt, wo der Drehort war. Wie dem auch sei, wir kriegen es ja eh nicht zu sehen im fertigen Film, sondern haben da ja nochmal Animationen, dann werden wir sicherlich Singapur zu sehen bekommen, würde ich vermuten. So ein paar Realfilmaufnahmen davon. Und ansonsten halt, wie gesagt, eigentlich ein schöner Ending-Song. Wie du sagtest, so ein paar englische Sachen, ne? Mystery in the Moonlight und sowas, hört man dann schon raus. Wir können, denke ich, gespannt sein. Ich hätte spontan auf eine italienische Stadt getippt, aber das könnte auch daran liegen, dass ich gerade für Assassin's Creed 2 spiele und deswegen darauf ein bisschen gepolt bin. Hatte ich auch vermutet, aber es gab ein Auto zu sehen mit einem französischen Kennzeichen, von daher hätte ich gedacht, okay, vielleicht auch eher Frankreich. Aber sonst hätte ich auch zuerst auf Italien getippt. Ja, genau. Das Video werden wir dann, oder den Song werden wir dann am 12. April hören. Und wann der Film in Deutschland veröffentlicht wird, ist noch nicht bekannt. Schätzungsweise auch wieder Ende 2020 auf DVD und Blu-ray und eventuell im nächsten Jahr dann auch schon im Kino, so wie es dieses Jahr der Fall ist mit Film 22, der uns ja noch im Kino erwartet. Ja. Zudem gibt es noch eine Meldung zu einem neuen Spiel für die Nintendo Switch namens Detektiv Conan, natürlich Detektiv Conan, Skateboard Run, Kaito Kid und der mysteriöse Schatz soll noch diesen April in Japan erscheinen, leider nicht in Deutschland oder auf Deutsch. Ja, 3.500 Yen soll das Spiel kosten. Ja, sieht sehr interessant aus, weiß nicht, ob das unbedingt ein Must-Have ist. So detektivlastig scheint es nicht auszusehen. Mal sehen. Ja, scheint sich eher in diese Jump'n'Run-Reihe einzureihen, zusammen mit dem Handyspiel, was erschienen ist, nur dass man halt jetzt mehr auf das Skateboard gesetzt hat, hat zumindest ich den Eindruck. Du meinst wahrscheinlich das Spiel, das noch erscheinen wird, der Detective Conan Runner für iOS und ja, Android? Natürlich. Ja, natürlich, ja. Genau, das kommt ja diesen Sommer, dieses Jahr, wann auch immer. Sobald es veröffentlicht ist, werden wir natürlich auch darüber berichten und ach, ein Let's Play. nein. Ja, ich meine, Live-Let's Play. Lasse, du musst mit Conan da lang laufen. Zudem ist in Japan noch ein neuer Sonderband erschienen, die Makoto Kyogoku Selection, oder wie sie bei uns heißen wird, dann Edition. Nein, ja, ein Sonderband um Makoto, passend zum Film, wie gesagt, der sich ja um Kaito Kid, Sonoko, Makoto, dieses ganze Liebesdreieck, wenn man das so nennen kann, drehen wird, ist jetzt der Makoto-Sonderband in Japan erschienen mit, ja, Kämpfen, wo, oder Kapiteln, wo Makoto auftritt. Ja, ob der nach Deutschland kommt, weiß man nicht, aber wir kriegen ja auch andere Sonderbände momentan zur Genüge. Double Face Edition und Dead or Alive kommt ja noch zu uns am 4. Juli. Ja. Sehr dünn besetzt, dieser Sonderband. Der hat tatsächlich nur 5 Fälle drin mit 16 Kapiteln, weil Makoto tritt halt sehr selten vor. Da ist einmal der Fall, wo er eingeführt wird, der Strand, der Tod und die Liebe, Dann der blutige Valentinstag, dann Sonnekus rotes Taschentuch. Taschentuch, dann Jeet Kune Do versus Karate in der Bowlingbahn und dann eben noch Kaito Kid versus Makoto. Und da haben wir natürlich auch den Grund, warum die Selection jetzt rauskommt, weil Makoto groß im nächsten Film gefeatured wird und deswegen bringt man hier eine Selection mit nur 16 Kapiteln raus. Dazwischen halt noch irgendwie Makoto und Sonokos Liebesgeschichte 1, 2, 3, Sonderakten, was wahrscheinlich die kleinen Momente aus anderen Fällen, die man nicht vollständig abdrucken wollte, zeigen wird, wobei man sagen muss, selbst für eine Makoto Selection irgendwie, wenn man sich jetzt Bloody, den mörderischen Valentinstag, Bloody Valentine oder auch das rote Taschentuch anguckt, da kommt Makoto im Prinzip, wird dann nur mal ab und zu über ihn geredet und er kommt am Ende mal vor und darf ein paar Leute mit Karate wegprügeln, aber ansonsten sind diese Fälle auch keine wirklichen Highlights für Makoto. Von daher, da hat man sich schon sehr gebogen, im Mittelteil, um diese Selection überhaupt voll zu kriegen. Naja. Aber was tut man nicht alles für die Movie Promotion, nicht wahr? Ja, man muss auch sagen, mit 16 Kapiteln ist es natürlich immer noch recht viel im Vergleich zu normalen Conan-Bänden, wenn der Sonderband auch, also sollte er nach Deutschland kommen, vielleicht 6 € kostet. Das ist natürlich trotzdem ein guter Preis im Vergleich zu den normalen Bänden. Wir sind vielleicht anderes gewöhnt von den bisherigen Sonderbänden mit der Dicke. Aber ich denke, wenn man Makoto oder Sonoko-Fan ist, macht man hier eigentlich nichts falsch. Ja, ist aber natürlich klar, dass der Band irgendwie nur wegen dem Film, dem Movie Pro, dass man da Ja, profitieren will. Und ich denke, es gibt sicherlich auch an den einen oder anderen Charakter, der es eher verdient hätte, ihn mal mit so einer Selection auszuzeichnen. das wirkt jetzt alles so ein bisschen, ja, wie ihr schon sagt, ah, hier kommt jetzt ein Film, ah, da können wir doch mit den Manga-Kapiteln noch was machen. Macht doch mal einfach so ein bisschen was zusammengeschustert und dann kriegen wir da auch noch ein bisschen was für. Ja, auf der anderen Seite ist es natürlich schön, dass die ganzen Makoto-Fälle gebündelt sind. Die sind ja doch relativ weit verstreut in der ganzen Story. Aber ja, wie gesagt, wie schon erwähnt worden ist von Lasse, so den großen Auftritt im Hauptteil hat Makoto ja nicht. Das ist ja wirklich dann eigentlich nur am Ende und so viel sieht man von ihm dann auch nicht. Also ja, mal schauen. Also ob das auch zu uns nach Deutschland kommen wird, aber schauen wir mal. Auf jeden Fall, die Japaner werden es als Filmaufhänger bestimmt kaufen und sich auf den Film freuen. Ja, das wäre so meine Frage gewesen. Ich weiß nicht, ob Lasse da vielleicht ein bisschen mehr weiß, wie beliebt denn dieser Charakter Makoto eigentlich ist. Also vorher hatten wir ja Amuro gehabt und auch mal dann Amuro Akai und so in diesem Setting, wo ich mir denke, ja, die hatten auf jeden Fall, hatte ich sehr den Eindruck, dass sie ziemlich beliebt sind. Aber bei Makoto weiß ich gar nicht. Also keine Ahnung, ob das jetzt nur durch den Film kommt dann oder ob der vorher schon beliebt war und man sich dazu entschieden hat. Nee, Makoto hat eigentlich nicht so den Zug. Er hat nur den generellen Zug, dass halt Romanzen in Con bei der weiblichen Zielgruppe recht gut ankommen. Und das ist ganz gut. Aber wenn man sich die Filmpromo ansieht, die meiste Promo ist auf Kaito Kid gemünzt. Und das ist eigentlich auch die wahre Zugkraft des Films. Aber man hat wahrscheinlich schon alles, was man bei Kaito Kid irgendwie an Sonderbänden hätte raushauen können, rausgehauen. Und dann bietet sich hier im Prinzip nur noch Makoto an. Ja, ich hatte auch vielfach in den Kommentaren gelesen, also zu unserem April-Scherz mit den Detective Boys Sonderbänden, die ja nicht erscheinen, dass man sich, oder dass viele Fans sich auch tatsächlich über einen Sonoko-Sonderband gefreut hätten, den es ja auch noch nicht gibt, zumindest weiß ich darüber nichts. Ist natürlich hier auch ein bisschen weiter entfernt vom Filmthema als Makoto jetzt tatsächlich. Und was auch noch groß gewünscht war, war tatsächlich ein Sato Takagi-Sonderband, der, denke ich, auch sehr gut ankommen könnte. Vielleicht gibt es ja irgendwann mal einen deutschland-exklusiven Sonderband. Ich prophezei das hier einfach schon mal. Und Yamamura wäre auch noch Oh Gott, oh groß Gott. zur Also Wahl gewesen. ich könnte mich damit anfreunden, dass man, also Takagi Sato, okay, aber wenn dann vielleicht noch so ein Polizisten-Sonderband, dann ist man gar nicht so sehr eingegrenzt auf die Fallwahl, sondern sagt, okay, wo stehen die Polizisten im Mittelpunkt? Und dann könnte man vielleicht noch sagen, die Nagano-Polizisten auch mit reinnehmen oder diesen oder jenen Fall und vielleicht dann noch ein Yamamura-Fall dann für die den Yamamura-Besonderband wollen. Alle Love Stories im Polizeihauptquartier einfach in einem Sonderband gebündelt. Perfekt. Das wär's. Das ging auch, ja. Ja, gut. Gehen wir von der spoilerfreien Zone weg und widmen uns dem Anime in Japan, wo auch wieder neue Episoden erschienen sind. Einmal die zwei Episoden 933, 934, die Entführung des englischen Vollbluts. Und den Fall wird uns Johannes vorstellen. Ja, genau. Es ist, wie du sagtest, ein Zweiteiler-Anime-Original. Und wir starten auf einem Setting auf einer Rennbahn mit Kogoro und Conan. Kogoro ist dabei, sein letztes Geld zu verzocken. Und Conan wurde mehr oder weniger als Aufpasser von Ran mitgeschickt, dass Kogoro das eben nicht tun soll. Conan hat es aber ein bisschen schwer, sich gegen Kogoro zu behaupten und sich da durchzusetzen. Folglich hat Kogoro auch einen Verlust gemacht. Und während er so darüber nachdenkt, ob er jetzt auch noch sein letztes Geld investieren soll oder es lieber versäuft, werden sie angesprochen von einem Mann, der sich, ja, ich würde sagen, eher so ein bisschen bedeckt hält mit Mütze und so, Schal, schiefen Bart. Und der ihn anspricht und sagt, ja, ich hätte einen Auftrag für Sie. Und stellt sich aber nicht richtig vor, beziehungsweise hat keine Visitenkarte dabei. Alles so ein bisschen zwielichtig und wir erfahren aber auch noch gar nicht, was es mit dem Auftrag vor sich hat, denn wir sind in der nächsten Szene schon wieder in der Detektei Mori. Kogoro kommt gerade zurück mit Conan, als Ran ihn darauf hinweist, oh, du hast übrigens einen Klient hier sitzen. Und ja, wie der Zufall das so will, wir erfahren auch hier noch nicht den genauen Auftrag, aber der Klient hatte wohl denselben Auftrag wie schon der Klient an der Rennbahn. Und als ob das nicht schon merkwürdig genug wäre, kommt auch noch durch die Tür eine Frau, ebenfalls mit einem Auftrag. Und diese Aufträge drehen sich alle rund um die Pferderennbahn, beziehungsweise ein Pferd, das White Spirit, das mehr oder weniger auch den Namen geprägt hat, dieser Episoden. Conan verfolgt die drei Klienten, beziehungsweise die Frau, und sie trifft sich nämlich mit den anderen beiden Klienten im Café Poirot. Dort hört er noch so ein bisschen mit, wie sie sich unterhalten, und ist natürlich verwundert, warum kennen sich die drei Klienten, warum geben sie alle denselben Auftrag. Wir werden es noch nicht erfahren, sie fahren im Taxi nämlich weg, unterbrechen ihr Gespräch, und am nächsten Tag ist Conan mit Kogoro dann auf der Rennbahn, um sich dort mit dem Eigentümer des White Spirit zu treffen, dieses Pferdes, und ihm sagt er dann, ja, ich habe mitbekommen, dass ihr Pferd bedroht wurde, ohne seine Klienten preiszugeben, also sagt nicht, von wem er beauftragt wurde und dass das so viele waren. Und kurzerhand beauftragt der Besitzer, der Eigentümer dieses Pferdes, Kogoro ebenfalls, das Pferd zu beschützen und vor dieser Morddrohung, die da gegen dieses Pferd eingegangen ist. Und Kogoro freut sich natürlich schon über das vierfache Gehalt. Conan ist das alles mehr als suspekt. Und ja, das Pferd soll am nächsten Tag dann verlegt werden auf eine andere Rennbahn. Kogoro wird dann zu dessen Schutz abgestellt, mit dabei ist wieder Conan und auch Ran, die diesmal sich als Pferdeliebhaberin entpuppt und deswegen mitgekommen ist und natürlich insgeheim vielleicht auch, um ein bisschen auf Kogoro aufzupassen, was diese Pferdewetten angeht, dass er sich da nicht zu sehr reinsteigert. Und ja, das Pferd wird in eine Pferdebox für den LKW gebracht und Conan, Kogoro, Ran fahren mit dem Eigentümer in einem anderen Auto hinterher. Und ja, während sie so hinter diesem Auto herfahren, biegt das dann ab, weil die Straße angeblich gesperrt zu sein scheint. Biegen dann ab, sie haben kurz den Anhänger aus den Augen verloren und als sie dann den Anhänger einholen wollen, kommt er ihnen entgegen, sagt, ja, hier oben war die Straße aber auch gesperrt, irgendwas hat da mit der Beschilderung nicht gestimmt, und sie fahren mit dem dem Hänger dann wieder hinterher, hatten ihn aber, wie gesagt, jetzt kurz aus den Augen verloren. Und ja, als sie dann auf der neuen Rennbahn angekommen sind und das Pferd rausgebracht wird, stellt sich heraus, das ist ja gar nicht White Spirit, wo ist der hin? Ja, muss natürlich verschwunden sein, und in Verdacht gerät zuallererst natürlich der Fahrer, der aber allerdings auch gleich gesteht und gesagt hat, ja, als ich da diese Umleitung hochgefahren bin, habe ich den LKW gewechselt, allerdings habe ich das nicht freiwillig gemacht, meine Frau und mein Kind wurden entführt und er wurde dazu gezwungen. Stellt sich natürlich nur die Frage, von wem. Conan, also der Auftraggeber, ist natürlich außer sich, hat er extra Kogoro damit beauftragt, dieses Pferd zu schützen. Sie gehen dann den Spuren nach, also Kogoro, Conan und Ran, und gucken sich das an. Und es ist tatsächlich so, dass dort wohl zwei LKW gestanden haben und versuchen dort noch ein bisschen was rauszufinden, werden dann aber von Takagi informiert, dass die Frau und das Kind wohl tatsächlich entführt wurden und jetzt wieder freigelassen worden sind. Und sie begeben sich dann zurück zu dem Haus des Eigentümers des Pferdes, hören ihn da schon von der auf der Straße, wie er drinnen rumschreit, denn er hat einen weiteren Erpresserbrief bekommen, worin dann drin steht, dass er 100 Millionen Yen in den Park bringen muss. Und der hat natürlich das Vertrauen in Kogoro verloren und in die Polizei hatte er schon gar keins. Begibt sich da also auf eigene Faust, macht er sich da auf den Weg zu dieser Übergabe. Das können natürlich Megure nicht zulassen. Und zusammen mit Chiba, Takagi, Kogoro, Konne machen sie sich auf den Weg, Eigentümer zu verfolgen, wo er denn das Geld abgibt, wo die Übergabe stattfindet. Und es entwickelt sich so eine kleine Rätseltour. Also es sind immer bei diesen Übergabeorten Hinweise versteckt. Und der Eigentümer macht sich dann immer auf den Weg, diese zu verfolgen. Und als er eine Tasche von der Brücke wirft, stellt sich heraus, dass das Geld, Lösegeld schon weggenommen wurde, bevor die Polizisten das haben irgendwie verhindern können oder erkennen können. Denn als sie die Tasche dann aufmachen, die nicht abgeholt wurde, finden sie da nur leere Bücher drin. Und ja, wo dann das Lösegeld hin ist und was mit dem White Spirit passiert ist, ob er tatsächlich getötet wurde, wie in dem Pressebrief angekündigt, ja, das erfahrt ihr, wenn ihr euch die Doppelfolge anschaut. Und ja, bevor ich zur Bewertung komme, würde ich ganz gerne eure Bewertung hören. Ja, also mir hat's gut gefallen, diese Doppelepisode, muss ich echt sagen. Also am Anfang war es ja doch schon sehr mysteriös und auch irgendwie offensichtlich, dass mit den dreien da irgendwie was nicht stimmt, weil das immer der gleiche Auftrag ist und man hat auch definitiv erkannt, ja, die wollen sich irgendwie schützen oder nicht erkannt werden, weil die Verkleidung schon sehr offensichtlich war. Trotzdem konnte man halt nicht irgendwie durchschauen, warum Kogoro dann jetzt dreimal den gleichen Auftrag von verschiedenen Personen bekommen hat, die dann sich irgendwie doch alle kennen. Und dann auf der Rennbahn beauftragt ihn der Eigentümer dann auch nochmal mit dem Auftrag, also sehr merkwürdig. Und dann eben halt das mysteriöse Verschwinden des Pferdes, was man sich dann auch nicht gleich so erklären kann, weil ja im Prinzip, also man hat sich ja schon gedacht, also ich mir zumindest, ja, es muss in dem Moment passiert sein, als das Pferd halt aus den Augen sozusagen, als der Lastwagen verschwunden ist. Aber wie das Ganze dann so passiert ist, das war einem dann halt noch nicht klar. Ja, und dann die Sache mit dem Lösegeld, das fand ich halt auch, ja, sehr interessant. Es war halt nicht einfach nur, bring die Tasche irgendwo hin und irgendjemand anders holt sie ab und sie verfolgen den dann, sondern es war so ein bisschen mit dieser Rätseltour da schnitzeljagdmäßig integriert. Und ja, dann am Ende sozusagen dieser Cliffhanger, dass das Geld irgendwie eigentlich immer beobachtet wurde, aber irgendwie wurde es dann doch gestohlen und man weiß gar nicht wie. Und ja, dann gegen Ende dann halt, wie das Ganze aufgeklärt wird und welche Verstrickungen in diesem Fall noch so, ja, zu sehen sind, was irgendwie wie zusammenhängt, als das dann alles aufgeklärt wurde, das fand ich dann doch, ja, sehr interessant, wie das alles zusammenhing. Und ja, irgendwie hat mir das dann gefallen, dass am Ende die wirren Fäden, die alle kreuz und quer lagen, dann doch zu einem zentralen Knäuel geführt haben. Und ja, deswegen würde ich persönlich sagen, wir haben hier eine bessere Auswahl von den Filler-Episoden bekommen. Und ja, ich möchte gerne so 3,5 von 5 Pferderennbahnen insgesamt vergeben. Ja, also würde ich gleich einsteigen. Also mir hat auch gut gefallen, was du jetzt noch nicht genannt hast, dass es so ein bisschen Sherlock-Holmes-Bezug gab, also zu der Geschichte mit Silver Blaze. Das hat mir ganz gut gefallen, dass man da irgendwie versucht hat, zu einer Geschichte da Bezug zu nehmen. Und auch wie das dann tatsächlich so entstanden ist. Also hat es jetzt schon ein paar Punkte genannt. Man hatte irgendwie dann, Conan hat ja schon gleich durchschaut, wer denn diese drei Auftraggeber, die sich so verstellt hatten, trotz ihrer Verkleidung, hat er sie ja dann recht schnell entlarvt, wer das ist, und sich gewundert. Und ja, so nach der ersten Folge war ich noch ziemlich skeptisch, habe ich mir gedacht, naja, ist das jetzt eher so eine Folge für, weiß nicht, wenn die Zeitschriftenleser, also eher so Pferdefreunde oder so, ich weiß nicht. Aber das kam dann doch irgendwie, hat er sich noch gesteigert, der Fall im zweiten Teil. Ich fand es auch gut, dass, auch wenn es ein bisschen komisch war, dass Conan irgendwie versucht hat, Kokoro den Fall lösen zu lassen. Wobei ich die Begründung, naja, weil dir Pferde so am Herzen liegen, wollte ich dich selbst lösen lassen, ein bisschen, ja, so schwach klang. Aber fand ich ganz gut, dass er das irgendwie da selbst noch bemüht hatte, als es um die Auflösung ging, und auch wie sich das dann gelöst hat. Mir hat dieser Gedanke gefallen, so wenn man das Pferdeproblem gelöst hat, wie das Pferd ausgetauscht wurde, weiß man auch, wie das Geld ausgetauscht wurde. Dieser Hintergedanke hat mir sehr gut gefallen. Aber ansonsten, ja, also der Fall profitiert davon, dass es ein Zweiteiler ist, sicherlich, aber war streckenweise doch ja ziemlich schwach oder verwirrend, oder mir hat das Storytelling auch nicht so gut gefallen. Deswegen würde ich eher nur 3 Pferde White Spirits vergeben, statt 3,5 wie du. Also ein bisschen schlechter. Ich wäre von der Begründung her komplett bei dir, Johannes, nur dass mir das alles dann im Endeffekt nochmal schlechter gefallen hat, weswegen ich da bei 2 von 5 wäre. Ja, dann machen wir weiter mit der nächsten Episode. 935, eine Wahrsagerin und 3 Klienten, und den Fall stellt uns Olli vor. Ja, der Titel verrät schon einiges. Wir haben 3 Tatverdächtige, aber ja, fangen wir von vorne an bei der Episode. Es geht, wie gesagt, um eine Wahrsagerin, die ja gleich zu Beginn der Episode tot von ihrem Sekretär in ihrer Wohnung oder ihrem Büro aufgefunden wird. Der schaltet dann die Polizei ein und Megure ist mit seinem Team vor Ort und ermittelt. Und ja, als dann der Todeszeitpunkt genannt wird, macht der Sekretär so eine beiläufige Bemerkung, dass eventuell Kogoron Mori etwas wissen könnte, weil er ja zu dem Zeitpunkt irgendwie telefoniert oder angerufen hat. Und naja, dann fährt Megure natürlich, lässt Kogoron gleich herbestellen, und Conan ist natürlich so dreist und ist natürlich mitgekommen, sonst wäre es auch keine Conan-Episode, sondern Kogoron-Episode. Ja, und dann geht es im Prinzip darum, zu klären, was denn passiert ist. Die Ermittlungen beginnen, und während der Ermittlungen wird zunächst am Tatort mal eine Brosche gefunden, und dann erhält die Polizei einen anonymen Hinweis, dass eben im Park irgendwie ein merkwürdiger Gegenstand oder sowas, auch irgendwas Seltsames gefunden wurde. Und dann fahren wir eben zu diesem Park und finden dort ein Feuerzeug, auf dem auch ein Name steht. Und dann erfahren wir halt vorher, also in dem Haus sozusagen, als die Ermittlungen begonnen haben, da haben sie noch, hat der Sekretär nochmal erzählt, dass eben 3 Klienten zu der Wahrsagerin gekommen sind, und die wurden halt alle namentlich vorgestellt. Und auf dem Laptop der Wahrsagerin fand sich eben so eine Nachricht, so von wegen Herr S. sowieso und Herr K. sowieso. Halt, die 3 Leute wurden genannt, und dann, wer von den 3 war es, irgendwie so, dass man halt schon weiß, okay, hier waren 3 Tatverdächtige, irgendeiner von den 3 muss es gewesen sein. Und ja, während sie dann sozusagen ihre Ermittlungen anstellen, kommen sie dann eben vom Park aus auf ein Auto, das sozusagen als Transport diente, weil die Frau wurde eben nicht zu Hause ermordet, sondern in dem besagten Park, und wurde dann mit dem Auto extra in die Wohnung gebracht. Also auch schon mal ein Indiz, dass, warum der Täter denn den, ja, Tatort sozusagen, die Leiche, nicht als Tatort, Fundort deklarieren wollte, spielt vielleicht auch eine Rolle. Und ja, wie es dann bei den Ermittlungen rauskommt, wurde dieses Auto kurz zuvor gestohlen, und ja, der Eigentümer ist eben auch einer von den drei Personen, die die Wahrsagerin besucht haben. Und dann kommt halt im Prinzip raus, dass alle drei irgendwie mit der Wahrsagerin halt zu tun hatten. Nicht nur, weil sie sie halt besucht hatten, sondern eben, weil die Brosche, die in der Wohnung gefunden wurde, gehörte zu der Frau, die sie besucht hat. Dann das Feuerzeug im Park gehörte dem einen Klienten und das Fluchtauto, wo auch ein Haar von der Wahrsagerin drin gefunden wurde, das gehörte wiederum dem dritten Klienten, der die Wahrsagerin besucht hatte. Ja, dann wird weiter ermittelt, die werden befragt und dabei kommt eben raus, dass die Wahrsagerin den dreien halt was prophezeit hat, was die geglaubt haben, und demnach haben sie dann gehandelt und haben sich dann eigentlich eher ins Unglück gestürzt. So hat zum Beispiel die Frau halt, wollte eine Beziehung mit einem Mann eingehen, hat den dann geheiratet und dann war das aber doch alles nicht so glücklich und dann haben die sich getrennt und sie hatte dann am Ende wenig und dann der eine Mann hatte bei einer Firma gearbeitet und dann hat die Wahrsagerin gesagt, ja, wenn sie sich selbstständig machen wollen, dann stehen die Sterne jetzt günstig und dann hat er das gemacht und dann ging aber doch alles irgendwie den Bach runter und auch der Letzte hat eigentlich ein gutes Motiv für die Tat, weil, ja, wie gesagt, alle drei eben sich auf diese Wahrsagerin, auf die Glücksprophezeiung verlassen haben und dann am Ende mit Schulden oder tragischen Existenzverlusten dastehen und deswegen haben alle drei ein Motiv, von allen dreien wurde was am Tatort gefunden und ja, Coguereau stellt dann seine detektiven Fähigkeiten unter Beweis und sagt, nein, es war keiner von den dreien, sondern sie haben alle drei zusammengearbeitet und die Frau gemeinsam ermordet. Ja, ob da an Coguereaus Schlussfolgerungen, die ja, wie ich finde, durchaus auch plausibel klingt, was dran ist, das würde ich sagen, schaut ihr euch in dem Filler-Teil selber an und wir diskutieren noch so ein bisschen, wie wir denn diese ja, eigentümliche Konstellation, vielleicht neuere Variante des Filler-Falles mal so fanden. Ich möchte vorneweg schicken, also ich fange gleich mit meiner Bewertung an. Diese Folge kriege ich von mir 0,5 von 5. Ich finde sie absolut unter aller Sau. Und der einzige Fakt, warum es hier noch 0,5 gibt, ist, weil Conan sich am Ende nach den Credits über Coguereau lustig macht, was für ein Versager er ist. Ansonsten hat diese Folge für mich nichts Positives. Die Motive sind alle schlecht. Der ganze Aufbau des Falls ist bekloppt. So bekloppt tatsächlich, dass Meguré sogar sagt, als Coguereau bzw. Conan das mit dem schlafenden Coguereau aufklärt, ja, aber das ist ja so unlogisch, welcher Täter würde sich darauf verlassen, sagt Conan, ja, das musste aber so bescheuert sein, weil der Täter einen bescheuerten Charakter hat, wie alle von denen einen bescheuerten Charakter haben. Denn das ist überhaupt das, wie Conan den Fall auflöst, nämlich, ah ja, die Charaktereigenschaften sind das, woran man deduzieren kann, wer der Täter ist. Tatsächlicher Beweis kriegen wir als Zuschauer nicht zu sehen, zaubert Conan im Hintergrund am Ende einfach aus der Tasche. Hat er nebenbei so bisher gemacht, konnten wir als Zuschauer nicht wissen. Er ist abgrundtief hässlich, dieser Filler. Da wird sich wirklich keine Mühe gegeben. Dieser ganze Aufbau, jedes Gespräch ist im Prinzip nur Häkchen abhaken, was man jetzt braucht. Und wie das alles gemacht wird, der Filler hat mich wirklich aufgeregt mit seiner mangelnden Qualität. Aber das Größte ist wirklich, dass dieser Fall mystery-technisch so wirklich unter aller Sau ist. Mit Deduktionen, die darauf basieren, was für ein Verhalten ein Charakter an den Tag legt. Und das Beweismittel dann quasi so als nebenbei, ach ja, habe ich danach nochmal kurz hier offscreen geholt. Puh, also, nee. Ich kann diesen Filler wirklich, nichts Gutes abgewinnen. Tut mir leid. Ja, also schön, dass du das so gut auf den Punkt gebracht hast. Also ich denke, man kann von Wahrsagerei so halten, was man will. Aber dieses Motiv, was dann letztendlich zu dem Mord geführt hat, also das war ja an Lächerlichkeit kaum zu überbieten. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Und auch als Conan dann diese Leute dann gefragt hat, ja, wie war das denn mit der Vorhersage? Und dann die Frau sagt so, ja, mein Freund hat mich zwar verlassen, das war die Wahrsage ihrer Schuld, aber ich habe meinen Freund eigentlich auch betrogen oder angelogen oder so. Und dann, ja, da hatten sie eigentlich gar kein Motiv und sie so, ja, stimmt eigentlich. Das war schon ziemlich random und auch wie du sagtest, wie diesem Charakter und so, wie sind aufgebaut. Mir kam es so vor, dass einfach jeder der Autoren dann halt geschrieben hat, ah, ich würde es gern so machen und der andere, ich würde es gern so machen und der andere vielleicht so, oh, ich habe noch die Idee, das müssen wir noch einbauen und dann ist es halt irgendwie total durcheinander geraten, wie halt diese komplette Folge und so wie du sagtest, auch zu diesen Mystery-Elemente, also dass man da reingekommen ist, ach, der Sekretär, der hat übrigens ein Alibi, das ist auch schon bestätigt, Kokoro kommt, Conan auch direkt, ah ja, der hat auch ein Alibi und so, wo man sich dann selbst die Spannung irgendwie weggenommen hat und sich auf diese drei dann verengt hat und so. Ja, also ich würde vielleicht keine Ahnung, eine Wahrsagerkugel vergeben für die Idee, die dahinter steckt, dass man sagt, okay, man diese drei, dass man alle drei irgendwie verdächtigt, dass die drei vielleicht zusammengearbeitet haben oder so. Da könnte ich noch was abgewinnen, da vielleicht eine Wahrsager cool zu geben, weil insgesamt war der Filler Top-Anwärter für den schlechtesten Filler des Jahres. Ja, das schauen wir uns mal am Ende des Jahres an. Von daher schließe ich mich mal an. Ich vergebe einen Lacher von fünf, obwohl es eigentlich genau andersrum sein müsste. Also am Anfang habe ich echt nur so mit einer Wende gerechnet und habe echt gedacht, ja, die Konstellation, dass hier irgendwie alle drei jetzt involviert sind, von jedem wurde ein bisschen was gefunden. Das könnte darauf schließen, dass die zusammengearbeitet haben, aber das ist dann doch irgendwie zu offensichtlich und auch das mit dieser Nachricht da habe ich dann so gedacht, irgendwie, jetzt wurde zwar gesagt, dass der Manager oder der Assistenten Alibi hat, aber ich dachte dann so, nee, der war das vielleicht so, dass der irgendwas angewandt hat, aber da wurde ich dann ja auch enttäuscht. Also es war wirklich so, dass mal gesagt wurde, er hat ein Alibi und da bleibt es dabei auch, das wird nicht irgendwie widerlegt oder ist nicht fingiert worden oder so. Und ja, von daher war das mit dem Text dann halt auch ein bisschen, ja, so ein bisschen irgendwie so doppeldeutig gedacht und ja, ich mache mir das mal so, dass sie das denken, aber in Wirklichkeit soll eigentlich das gedacht werden und ich schieße mich selbst ins Aus und eigentlich kann ich nur verdächtig sein, aber weil das eben, dann bin ich doch nicht verdächtig und ja, also ganz mysteriös und ja, das Motiv ist, wie gesagt, an Lächerlichkeit überhaupt nicht zu überbieten. Also die sind, manchmal sind sie ja schon echt fragwürdig und man denkt sich, ja, aber deswegen hast du sie jetzt umgebracht, also, und naja, das war halt auch nochmal genauso, wo man so denkt, ey, ja, warum hat man dafür jetzt eigentlich so eine Episode aufgewandt? Also, das war auch absolut überhaupt nicht nachvollziehbar und die Begründung auch und dann irgendwie das, das mit den Charaktereigenschaften, das hatten wir noch nie und ich hoffe, wir werden das auch nie wieder haben. Also, das ist eine Episode, die kann man auf jeden Fall weglassen. Ja, auch das mit diesem Hieb- und stichfesten Beweis, was Lasse dann noch gebracht hatte, wo dann irgendwie Conan offscreen dann irgendwie die Stimmen analysieren hat lassen von dem Tatverdächtigen mit dem Anruf, den der getätigt hatte und so. Ach komm, also das war jetzt, das war dann halt irgendwie, weil man gesagt hat, okay, man kann es nur mit dem Charakter, wird es wahrscheinlich gar nicht zu verkaufen sein. Wir müssen ja noch irgendwas Hieb- und Stichfestes haben. Und da hat man sich dann einfach irgendwas, was Conan am Telefon klären konnte, reingebracht. Also das war eigentlich katastrophal, muss man sagen. Ja gut, dann machen wir weiter mit den nächsten Episoden, die uns im April erwarten. Und was uns da so bevorsteht, das weiß Lasse. Es ist jetzt bereits gelaufen, am 30.03. und gestern am 6.04. Wiederholung von Episode 746 und 747, Kaito Kid versus Makoto Kyokoko, Teil 1 und 2. Ja, falls ihr es vergessen habt, bald kommt der neue Film raus. Ach so. Dann am 13.04. erwartet uns Episode 936, die Verschwörung im Food Court, ein Anime Original und das jährliche Movie Tie-In, was ja früher die Magic Files waren. Welchen Bezug das zum Film haben wird, keine Ahnung. Naja, das Ding ist zumindest dieses Gebäude, das Marina Bay Sands, was man immer in den Promos sieht, dieses Hochhaus mit den drei Türmen und dem Boot obendrauf, ist wohl ja auch ein riesiges Einkaufszentrum, also vermutlich ist da auch irgendwo ein Food Court drin. Vielleicht passiert damit irgendwas oder es spielt einfach in Tokio und hat und am Ende rufen sie einmal an, ach, wir fahren hier übrigens nach Singapur bald. Ach stimmt, kann auch sein. Dann am 20.04. und am 27.04. ein Anime Original Filler Zweiteiler, Episode 937 und 938. Die Todesfaust des Riesen Talos. Könnt ihr vielleicht mal nachgucken. Talos ist ein Riese aus der griechischen Mythologie, was immerhin vom Titel her immerhin ein kleines bisschen interessant klingt. Ja, mal schauen. Von Manga-Umsetzung fehlt weiterhin jede Spur. Ob sich das im Mai ändert, tja, müssen wir vielleicht mal eine Wahrsagerin befragen. Das wäre eine Idee, ja. Aber wenn sie dann sagt, es kommen nur Filler, dann bitte nicht umbringen. Also das wäre nicht so gut. Ja, stell dir vor, es kommen nur Filler, nee, will ich nicht hören. Ja, muss man mal schauen, wie sich die Filler so ja, präsentieren. Schlechter als die letzte Episode kann es eigentlich nicht werden, wage ich zu sagen. Und ja, was man von dem Bonus-File, wie ich es jetzt mal nenne, erwarten kann, bin ich auch zwiegespalten. Ich persönlich muss sagen, mir haben die früher besser gefallen und weil es jetzt, wie ich finde, von der Konstellation eher so ist, sie machen irgendwas Beiläufiges und nach dem Ending kommt dann, wir wussten aber nicht, dass diese Fahrt uns in 5 Wochen zu einem tragischen Ereignis führte. Und das war dann der Filmbezug, also das hat mir früher besser gefallen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man jetzt irgendwie dann sagt, das findet jetzt in Singapur statt, dieser Filler oder so. Also ich kann mir eher so vorstellen, Food Court irgendwo in Tokio im Kaufhaus und dann so, aber das wird nicht unser letzter Food Court-Besuch gewesen sein. Nächste Woche sind wir in Singapur auch in einem Food Court. Nein, aber auch eher so, wie du jetzt schon vermutet hattest oder auch Lasse angedeutet hatte, es wird wahrscheinlich minimal sein, der Filmbezug. Also wir dürfen da wohl nicht zu viel von erwarten. Ja, hoffentlich ist die Animationsqualität vielleicht ein bisschen besser als sonst so die normalen Filler. Aber auch da bin ich eher misstrauisch. Ja, gut, das war's dann für diesen Monat an News. Ich hoffe, wir haben alles Relevante abgedeckt. Wie gewohnt noch unsere Kontaktmöglichkeiten: connenwiki.org, connenforum.org, connennews.org, twitter.com/connennews, facebook.com/connennews, instagram.com/connennews, youtube.com/connennews. Ihr könnt uns auch gerne bei iTunes abonnieren. Das geht über connennews.org/iTunes oder bei Spotify, da sind wir auch zu finden, connennews.org/Spotify. Ja, ich bedanke mich fürs Zuhören, sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss, macht's gut, bleibt dran. Jo, habt eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal.